Gehen wir zu Kolosser Kapitel 4, bitte. I want to continue from last week about the sword of the Spirit. Ich wollte von letzter Woche fortfahren über den Schwert des Geistes. I don't have to repeat all the armor once again. Ich möchte die Waffenausrüstung nicht wieder im Einzelnen wiederholen. I did it every time so far. Das habe ich bis jetzt schon jedes Mal getan. But the last three pieces, at least the helmet, die letzten drei Teile, der Helm, the helmet of salvation, der Helm der Errettung, which is salvation in this life. Das bedeutet, in diesem Leben in Situationen oder aus Situationen gerettet werden. It's the helmet of victory. Der Helm des Sieges. I come into battle to win. Ich gehe in die Schlacht hinein, um zu gewinnen. Because Christ always leads us in triumph. Weil Christus uns immer in den Triumphzug führt. 2. Korinther 2,14. 2. Korinther 2,14. Even when I'm losing, I win. Ja, selbst wenn ich verliere, gewinne ich. Even if I'm nailed to a cross, I win. Ja, selbst wenn ich ans Kreuz genagelt wäre, gewinne ich noch. He always leads us in triumph. Er führt uns immer in den Triumph. We also have the shield of faith. Wir haben das Glaubensschild. Romans 8:28. Römer 8:28. The shield that protects us from iniquity. Das Schild, das uns vor der Bosheit schützt. I don't receive accusation against God or people. Ich empfange keine Anklagen gegen Gott oder gegen Leute. People may fail, Leute mögen Fehler machen. But their failure does not turn into accusation toward God's plan. Doch ihre Fehler werden mich dazu bringen, dass ich Gott anklage. No one can keep me from God's purpose. Nichts kann mich von Gottes Plan abhalten. If you are angry at somebody because they're keeping you from God's purpose, wenn du dich über jemanden ärgerst, weil er dich von Gottes Plan abhält, then your God is a very impotent God. Dann ist dein Gott eigentlich ein sehr unfähiger Gott. And that's an accusation against God. Und das ist wiederum eine Anklage gegen Gott. Iniquity. Und das ist eigentlich Schlechtigkeit. The shield of faith protects us from that. Doch das Glaubensschild beschützt uns. And these shields are one next to each other. Diese Schilder sind nebeneinander. They're large shields. Sind riesengroß. The Romans, they were more than conquerors, the Romans. Die Römer waren mehr als Eroberer. Just like we are in Christ. So wie wir sind in Christus. The Romans were unconquerable. Die Römer waren unbezwingbar. Because they had this system of warfare. Weil sie hatten diese Kriegsmaschinerie. It was unity. Einheit. The barbarians could come in and defeat a Roman one on one. Die Barbaren hätten vielleicht im Einzelkampf einen Römer besiegen können. They had these huge swords. Die hatten diese Riesenschwerter. But the Romans had these little swords. Aber die Römer hatten kleine Dolche. And they used their shield und die as a weapon. Haben eigentlich das Schild als Waffe verwendet. And the sword without the shield was useless. Und das Schwert ohne dem Schild war nutzlos. Because they walked at a 22-degree angle. Weil die haben das in einem 22-gradigen Winkel gehalten. Shield next to shield. Nebeneinander gereiht. And the shields were useless if they didn't have their sandals on. Und die Schilde waren aber auch nutzlos, wenn sie nicht ihre Sandalen angehabt hatten. Because last week I showed you the sandals had all these spikes underneath. Letzte Woche habe ich euch gezeigt, dass diese Sandalen alle diese Nägel unten hatten. Like they would wear for ice climbing. Was man normalerweise beim Eisklettern these verwendet. Romans couldn't be moved. Diese Römer konnten nicht wegbewegt werden. And when the barbarians came crashing into their shields, und wenn die Barbaren in ihre Schilder hineinkrachten, the shields didn't move. Haben sich die Schilde nicht and bewegt. These guys were stuck against the shields and his little sword just went zip, zip, zip. Und die sind mit dem Schwert einfach dann durch. And they just walked over these people like a machine. Die haben sie niedergewalzt einfach. The sword of the Spirit, das Schwert des Geistes, is the Rema of God. Das Rema Gottes. It's God speaking to me. Es ist Gott, der zu mir spricht. From His Word. Von seinem Wort. And it's me speaking God's Word. Und es bin ich, der Gottes Wort in den Mund nimmt. It's a two-edged sword in many ways. Es ist in vieler Weise ein zweischneidiges in Schwert. In one way it's God speaking to me. In another way it's me speaking what God said. Nämlich einerseits, dass Gott zu mir spricht, andererseits, dass ich weitersage, was Gott sagt. Or God speaking to me and God speaking through me. Also, dass Gott zu mir spricht und dann, dass er durch mich spricht. It's also the sword of grace and truth. Es ist das Schwert der Gnade und Wahrheit. Many people have a one-sided sword. Viele Leute haben nur ein einschneidiges Schwert. It's just all grace. Es ist vielleicht nur Gnade. With no truth. Ohne Wahrheit. You can do anything you want. Du kannst alles tun, was du willst. You have your own absolutes. Du hast deine eigenen Absoluten. You can live in adultery. It doesn't matter. Zum Beispiel kannst du im Ehebruch leben. It's all grace. Es ist alles Gnade. You can steal. Du kannst stehlen. You can lie. Du kannst lügen. You can cheat. Du kannst schwindeln. You can manipulate. Manipulieren. Intimidate. Einschüchtern. Control. Kontrollieren. What does it matter? Es ist egal. It's all grace. Ist ja eh alles Gnade. That's a one-sided sword. Es ist ein nur einseitiges Schwert. And grace without truth is not grace. Aber Gnade ohne Wahrheit ist eigentlich gar nicht Gnade. Because John 1:17, grace and truth came by Christ. Weil Johannes 1:17 kamen beide Gnade und Wahrheit durch Christus. Some people just have truth, no grace. Manche haben aber nur Wahrheit ohne Gnade. A one-sided sword. Auch eine nur eine einseitige Schneide. 2 Corinthians 3:6, they kill people with the truth. 2. Korinther 3:6, sie töten Leute mit der Wahrheit. We can say truth without grace is not the truth. Wahrheit ohne Gnade ist gar nicht Wahrheit. So we're back to Colossians 4:6. Jetzt sind wir bei Kolosser 4:6. Let your speech always be with grace. Euer Wort sei allezeit in Gnade. The word is logos. Das Wort ist Logos hier. Let your logos. Lass dein Logos. This is the word that lives in you. Das ist das Wort, das in dir lebt. Always be seasoned with grace. Immer mit Salz gewürzt. Why doesn't it use the word rhema? Warum wird hier nicht rhema verwendet? Why doesn't it say let your rhema be seasoned with salt? Warum steht dort nicht lass dein rhema mit Salz gewürzt? Because once it's spoken it's too late. Denn wenn es einmal ausgesprochen ist, ist es zu spät. You can't season something once it's out. Wenn es einmal draußen ist, kann man es nicht mehr nachwürzen. You season it while it's in. Du würzt es, bevor es noch rauslässt. You season the food while it's still in the kitchen. Das Essen wird gewürzt, solange es noch in der while Küche it's still ist. On the plate, not when it's in your mouth. Wenn es noch oft im Topf ist, aber nicht, wenn es right? im Mund ist. Like you don't take a steak, put it in your mouth and then du nimmst nicht den Steak in den Mund und dann salzt du nach. Nobody does that. Das macht niemand. And this word season is prepare. Und hier ist das Wort eigentlich season heißt eigentlich vorbereiten. Let your logos. Lass dein Logos. The word that lives in you. Das Wort, das in dir lebt. Be seasoned with grace. Gewürzt sein mit Gnade. Prepared with grace. Mit Gnade vorbereitet. So that you will know how you should respond to each person. Und ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten Now, sollt. Connect your sword to the shield. Verbinde das Schwert mit dem Schild. And let's try to understand how we might season our speech with grace. Und lasst uns anschauen, wie wir unsere Worte mit Gnade würzen können. Yeah, turn to James chapter 3. Wir gehen daher auf Jakobus Kapitel 3. Now, the fiery darts of the evil one are darts dipped in iniquity. Die feurigen Pfeile des Bösen sind die Pfeile, die in die Bosheit hineingetaucht worden sind. And the devil has hit more people with these flaming darts than we can imagine. Und der Teufel hat mit diesen brennenden Pfeilen mehr Leute verwundet, als wir uns vorstellen können. And boof! Suddenly this person who's well trained in the word und auf einmal ist eine Person, die gut ausgebildet worden ist im Wort, years of experience und hat Jahre Erfahrung, is totally disoriented in the plan of God. Ist völlig verloren, also disorientiert im Plan Gottes. Wait a minute. Warte. This isn't fair. Das ist nicht I fair. Didn't know that would happen. Ich habe nicht gedacht, dass das passieren Their wird. Whole orientation is gone. Und sie haben ihre Orientierung verloren. I was deceived. Ich war in der Irre. Now I'm lost for life. Und jetzt bin ich für immer verloren. Why did I ever go to Bible college? Warum bin ich überhaupt je in die Bibelschule gegangen? Why did I ever work in the Sunday school? Warum habe ich je in der Sonntagsschule gearbeitet? Oh no. Nein. And their life is gone. Und das Leben ist dahin. Hebrews 2:15. Hebräer 4:15. Many are defiled by a root of bitterness. Viele sind durch eine Wurzel der Bitterkeit beschmutzt. But for the spiritual warrior, aber der geistige Krieger. He has the shield of faith. Er hat das Glaubensschild. Nothing can stop the purpose of God. Nothing. Nichts kann den Plan Gottes verhindern. Jesaja 14:27. I don't care if everybody leaves. Wenn alle weggehen, mir ist wurscht. Then it was the plan of God. Dann war das der Plan Gottes. Everything works to the good. Alles wendet sich zum the Guten. Shield is up. Das Schild ist shield oben. Next to shield. Das Schild neben dem nächsten the Schild. Sword works with this. Und das Schwert arbeitet genau damit. It reflects this. Es reflektiert das. So my words are seasoned. Meine Worte sind abgewürzt. With Romans 8:28. Mit Römer 8, 28. They're seasoned with the same conviction of the shield. Sie sind mit der konform mit der Überzeugung des Schildes, des Schutzschildes. God's plan is perfect and God is omnipotent. Gottes Plan ist perfekt und er ist allmächtig. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Ja, selbst wenn ich durch das Tal des Todesschattens wandle, fürchte ich nicht das Böse. Thy rod and thy staff, they comfort me. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. I will fear no evil. Ich werde das Böse nicht fürchten. I got my shield up. Ich habe das Schild oben. God knows everything. Gott weiß alles. God can do anything. Gott kann alles tun. And God is everywhere. Und Gott ist überall. So what have I to fear? Was muss ich befürchten? God knew this would happen. Gott wusste, das wird passieren. And he didn't hinder it. Und hat es nicht verhindert. So. Und? It must be a part of his plan. Dann gehört das zum Plan dazu. Wait a minute, we're coming back to Ziklag. Warte, wir kommen nach Ziklag zurück. David and his mighty men. David und die Mächtigen. That's where his family is. Hier ist seine Familie. Look, there's smoke. Schaut, da ist Rauch. Oh no. Oh nein. And they're running. Und sie laufen. They come into Ziklag, it's all burned. Und sie kommen und Ziklag ist niedergebrannt. Their women and their children, everything they possessed is gone. Alle Eigentümer, ja sogar Frauen und Kinder sind weg. Oh no. Oh nein. But David in 1 Samuel chapter 30 verse 6. In 1. Samuel 30:6. Strengthened himself in the Lord. Er stärkte sich im Herrn. Strengthened himself in the Lord. Stärkte sich im Herrn. Picked up the shield of faith. Nahm das Glaubensschild auf. Protected himself from the fiery darts of iniquity. Beschützte sich von den feurigen Pfeilen des Bösen. Strengthened himself in the Lord. Stärkte sich im Herrn. Wait, the Lord knew this would happen. Der Herr wusste, das wird passieren. The Lord is omnipresent. Der Herr ist allgegenwärtig. The Lord is omnipotent. Der Herr ist allmächtig. Lord. Herr. What shall we do? Was sollen wir tun? Follow them. Folgt ihnen. You will overtake them. Verfolgt sie, ihr werdet sie einholen. And suddenly the sword comes out. Und auf einmal ist das Schwert draußen. Yes. Ja. And these two are linked together. Und die zwei sind miteinander verbunden. I can't fight my battles with a sword. Ich kann mit dem Schwert allein nicht kämpfen. You gotta have the shield up. Ich brauche auch das Schild. And the helmet, they go together. Und den Helm, das gehört zusammen. Without the helmet, I have no vision. Ohne den Helm habe ich nicht die Vision. I don't see victory. Ich sehe nicht den Sieg. I'm not living in hope. Ich lebe nicht in Hoffnung. 1 Thessalonians 5:8, it's the helmet of hope. 1. Thessalonicher, das ist der Helm des Glaubens. Not like der cross your fingers behind your back. Es ist der Helm der Hoffnung, nicht, dass man Finger hinterm Rücken überkreuzt. I hope we win this one. Ich hoffe, dass gewinnen wir. No! We will win this one. Wir werden das gewinnen. It's godly hope. Das ist eine Hoffnung von Gott. It's anticipation. Es ist eine zuversichtliche Erwartung. Exceedingly confident. Es ist die völlige Zuversicht. Anticipation of victory. Die Erwartung des Sieges. And this is David, and they overtook the Amalekites. Und David überholte die Amalekiten. By a miracle of God. Durch ein Wunder Gottes. So I've got my sword. Ich habe mein Schwert. Now let's look at James chapter 3. Jakoba 3. Now, let's go to verse 2. For we all stumble in many ways. Denn wir alle straucheln oft. Ja. If anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann. Able to bridle the whole body as well. Fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Now if we put the bits into the horse's mouth so that they will obey us, wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, we direct their entire body as well. Lenken wir auch ihren ganzen Leib. Look at the ships also. Sieh auch die Schiffe. Though they are so great and are driven by strong winds, die are still directed by a very small rudder. Die so groß und von heftigem Wind getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wherever the inclination of the pilot's desire. Wohin das Trachten des Steuermanns will. Verse 5 und 6 ist. So also the tongue. So ist auch die Zunge. Is a small part of the body. Ein kleines Glied. And yet it boasts of great things. Und rühmt sich großer Dinge. See how great a forest is set aflame by such a small fire. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Now watch how this ties into the armor. Passt auf, wie sich das in die Waffenrüstung hinein verbindet. And the tongue is a fire. Und die Zunge ist ein Feuer. The very world of iniquity. Die Welt der Ungerechtigkeit. Wow, iniquity. Ungerechtigkeit. What's the word we use for iniquity in German? Was ist hier der Elbe für verwendet? Ungerecht. Ungerechtigkeit ist unrighteousness, but what do we use for iniquity? Boshaftigkeit. Boshaftigkeit. Ja. Right. Iniquity. Evil thinking toward God. Boshaftes Denken gegenüber Gott. The tongue is a fire. Die Zunge ist ein Feuer. The very world of accusation toward God. Die Welt der Ungerechtigkeit. And the plan. Und gegen Gott und seinen Plan. Murmuring, complaining, gossiping. Murmeln und sich beschweren und übel nachreden. The tongue is set among our members. Die Zunge zeigt sich unter unseren Gliedern. As that which defiles the entire body. Als diejenige, die den ganzen Leib befleckt. If you don't have the shield of faith up. Wenn du nicht den Glaubensschild aufhast. Your tongue becomes a fire. Dann wird deine Zunge in ein Feuer verwandelt. Your tongue will begin to be a sword of iniquity. Deine Zunge wird sich in ein Schwert der Boshaftigkeit entwickeln. Rather than the sword of the Spirit. Anstatt dass es das Schwert des Geistes wird. Rather than speaking words seasoned with grace. Anstatt dass man Worte, die in Gnade vorbereitet sind, God is for me. Gott ist für mich. Who can be against me? Wer kann gegen mich sein? God is with us. Gott ist mit uns. All the days of our life. Alle Tage unseres Lebens. He will never leave us nor forsake us. Er wird uns nie alleine lassen noch verlassen. This is the seasoning of grace. Das ist das Gewürz der Gnade. Though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Auch wenn ich durch das Todestal gehe, fürchte ich das Böse. Seasoned with grace. Mit Gnade gewürzt. And when you season what you say, wenn du das würzt, was du sagst, people don't have to ask, is this salted? Müssen die Leute nicht erst fragen, ist das gewürzt? Yes, it is. Ja, ist es. Funny, I don't taste anything. Ich schmecke das aber nicht heraus. If it's seasoned, you can taste it. Wenn es gewürzt ist, merkst du das. And if I season my vocabulary or my thinking process, wenn ich meine Gedankenprozesse, meinen Vokabel also würze. Let's say this: if the shield of faith is up, wenn das Glaubensschild oben ist, the sword will be the sword of the Spirit. Dann wird das Schwert des Geistes sein. And you can tell by what you say. Und bei dem, was du sagst, kann man beurteilen. Whether your shield was up yesterday. Ob dein Schild gestern oben war. Right? Do we believe? Glauben wir? Do we confess the promises? Bekennen wir, sprechen wir die Verheißungen aus? Are things working to the good? Wenden sich alle Dinge zum Guten? Is there no condemnation? Ist da wirklich keine Verdammung? If I confess my sin, is he faithful and just to forgive me? Wenn ich meine Sünde bekenne, ist er treu und gerecht, dass er mir vergibt? I've got to have my thought process seasoned. Ich muss meinen Gedankenprozess seasoned with grace. Gewürzt haben mit Gnade. Seasoned with God's thoughts toward us. Gewürzt mit Gottes Gedanken uns gegenüber. And as I speak, und während ich spreche, it ministers to people. Wird es Leute aufbauen. Then I've got my two-edged sword. Dann habe ich das zweischneidige Schwert. Truth and grace. Wahrheit und Gnade. And when people hear the truth, und wenn Leute die Wahrheit hören, they walk away thinking, dann gehen sie weg und denken sich, I like how they said that. Mir gefällt es, wie er das gesagt hat. I have the feeling that God is for me. Ich habe das Gefühl, dass Gott wirklich für mich ist. Someone said to me at the door. Jemand sagte mir bei der Tür. I've been to churches for 18 years in Vienna. 18 Jahre schon in Gemeinden in Vienna. Not every church. Nicht jede. But enough. Aber genug. They said, why is it that every time I come here, warum ist es jedes Mal, wenn ich herkomme, I hear all different messages and I'm encouraged. Werde ich immer ermutigt. I said, that is no accident. Das ist kein Zufall. That is purposed. Das wird beabsichtigt. That is purposed in the study. Das wird beim Studieren schon eingeplant. That is purposed to align every theme with the grace of God. Das hat die Absicht, jedes Thema mit der Gnade Gottes in Linie zu bringen. God's grace is not one theme in the Bible. Gottes Gnade ist nicht nur ein Thema in der Bibel. God's grace is the whole Bible. Gottes Gnade ist die Bibel. We got to sprinkle the whole Bible, season it with grace. Die ganze Bibel muss mit Gnade gewürzt sein. See it from God's viewpoint. Von Gottes Gesichtspunkt. That he's for me. Dass er für mich ist. In discipleship, God's for me. In der Jüngerschaft ist er für mich, in der in Nachfolge. Soul winning, God's for me. Beim Seelengewinnen. In the family. In der Familie. God's for me. Ist er für mich. In my finances. In meinen Finanzen. He's for me. Auch da ist er für with mich. My talents and gifts. Mit meinen Talenten. He's und for Gaben. Me. Auch da ist er bei mir. He's für me. Er ist für mich. In the truth. In der Wahrheit. But he's not for me. Out of the truth. Er ist nicht außerhalb der Wahrheit für mich. He's for me to come back to the truth. Sondern er ist für mich insoweit, dass ich zurückkomme zur and Wahrheit. He will work it. Und er wird es darauf hinarbeiten. So I learn a greater truth. Dass ich eine größere Wahrheit kennenlerne. Possibly humility. Demut vielleicht. Okay, let's go back to James 3:6. Gehen wir zu Jakober 3:6. The tongue is a fire. Die Zunge ist ein Feuer. The very world of iniquity. Die Welt der Ungerechtigkeit. Some people's mouths are just a world of iniquity. Das Mundwerk mancher Leute ist eine Welt der Ungerechtigkeit. They're gonna work. It's never gonna work. Das wird nie funktionieren. How long I've been coming here? Ich komme jetzt schon so lange her. You know, I hate my job. Ich hasse meine Arbeit. Hate your job? I mean, you can hate your job. Ja, ich meine, du kannst deine Arbeit hassen. But don't hate the plan of God. Aber hasse nicht den Plan Gottes. I hate my job. Ich hasse meinen Job. But you know what? Aber weißt du was? I need it. Ich brauche es. Because I'm a jerk. Weil ich bin eigentlich ein Mist. I need to grow up. Ich muss reif werden. Someone might say. Einer möge sagen, I hate my marriage, ich hasse meine Ehe, but I love my spouse, aber ich liebe meine Partnerin, they bring me to God. Weil sie bringt mich praise zu Gott. Jesus. Weiß Jesus. See, it was seasoned with salt. Siehst du, da ist Salz dabei. You see that seasoned with grace. Da ist Gewürz dabei, mit I can't Gnade. Stand my boss. Ich kann meinen Vorgesetzten nicht ausstehen. But praise the Lord. Aber preist den love Herrn. The guy. Ich mag den Kerl. Because it's everything I need in the plan of God. Weil das ist alles, was ich notwendig habe im Plan I've Gottes. Never knew how to pray for my enemy. Ich wusste nie, wie ich meinen Feind wie ich für meinen Feind beten sollte. Until I had a teenager. Bis ich einen Teenager hatte. Praise Jesus. Preis see, it's Jesus. Always seasoned with grace. Da ist immer Gnade mitgemischt. No matter what I'm going through. Ganz egal, was ich durchmache. I don't have to live in denial. Ich muss es nicht verleugnen. I just have to season everything with grace. Sondern ich gebe einfach nur das Gewürz oh, man, der Gnade I had a darauf. Tough day today. Heute war ein schwerer Tag. Or smash my car. Mein Auto habe ich beschädigt. Bummer, and it was a new car. Neu war's. Oh man. But praise the Lord. Aber preist den Herrn. God's teaching me something. Gott lehrt mich da. I don't know what it is yet. Ich weiß noch nicht but was. But God's faithful to teach me something. Aber Gott ist treu mir etwas and zu sagen. I can't wait till he shows me what it is. Und ich kann es nicht erwarten, bis er mir zeigt, was I'm es ist. I'm praying 2 Thessalonians 2:7. In 2. Thessalonicher 2:7 bete ich. Lord, give me understanding in all things. Herr, gib mir in allem Einsicht. Give me wisdom. Gib mir Weisheit. So there's hope. Da ist Hoffnung. This is what it means. Das ist, was es bedeutet. Let's go further. Jetzt gehen wir weiter. The tongue, die Zunge, is set among our members so as that which defiles the whole body. Die Zunge zeigt sich unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt. Watch this. And sets on fire the course of our life. Oh man. Und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. And it is set on fire from hell. Sie wird von der Hölle entzündet. And the word hell is Gehenna. Die Hölle ist Gehenna hier. And that means it's coming right from Satan. Es kommt direkt von Satan. Its source, die Quelle, is hell. Die Quelle ist Hölle. Do you know why? Wisst ihr warum? Because I got hit with an arrow. Of iniquity. Ich wurde mit einem Pfeil der Bosheit getroffen. Why did I get hit? Warum wurde ich getroffen? No shield was up. Weil das Schild nicht oben war. I got hit. Ich wurde getroffen. And suddenly I'm set on fire. Und auf einmal bin ich jetzt entzündet. What's the first thing I do? Was ist das Erste, was ich tue? I throw off all of my armor. Ich werfe meine Rüstung weg. I don't want to read the Bible anymore. I'm all condemned. Ich will die Bibel nicht mehr lesen, weil ich mich verurteile. So take off the girdle of truth and throw it away. It's on fire. Nehmen wir den Gürtel der Wahrheit und schmeißen ihn weg. Er righteous, brennt. A breastplate of righteousness. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. What's so righteous about this life? Was ist das so gerecht dabei? I did everything right and look what's happening. Ich habe alles richtig getan und schau, was jetzt passiert. Get rid of this thing. Geh mal das weg. Take off these sandals. I want to get out of here. Und die Sandalen, die schmeißen wir auch weg. And the Christian sheds his armor. Und der Christ wirft seine Rüstung weg. And he's running around bare butt. Und er rennt jetzt schon mit nackten Hintern. He's like Nebuchadnezzar out in the wilderness. Wie Nebuchadnezzar in der Wüste, in der Wildnis. Just running behind bushes. Und dann läuft er da herum und grunzt vor sich hin. Er hat lange Fingernägel. And he thinks he's happy. Und glaubt, er ist glücklich. I'm free. Ich bin frei. And he runs around. Und er rennt weg. Right? Free from what? Frei von was? Romans 6 says you're free from righteousness. Römer 6, frei von Gerechtigkeit. Free from righteousness, that's all. Frei von Gerechtigkeit, das ist alles. Why do you get back in the battle? Snip off those claws. Und tu diese Krallen abzwicken und geh wieder rein in die Schlacht. Get a haircut, take a bath, shave. Rasier dich, schneide die Haare. Put some deodorant on. Nimm eine Dusche. And pick up the armor and get back in. Nimm die Ausrüstung, leg sie wieder an und reih dich ein. But this time pick up the shield. Aber diesmal hast du das Schild oben. I don't know how many times a day I have to pick up the shield. Ich weiß nicht, wie oft ich das Schild am Tag aufnehmen muss. I hear things all the time. Ich höre dauernd Dinge. Do you know what happened to them? Weißt du, was denen passiert ist? Do you know what they said? Weißt du, was die gesagt haben? Good, it's working to the good. Ja, es wirkt zum Guten. They had a conflict. Die hatten einen Konflikt. Good, it's working to the good. Herrlich, das wird sich zum Guten wenden. When you were gone, we had this guy preach. Und wenn du, wie du weg warst, hat dieser gepredigt von einer anderen Gemeinde. I couldn't stand it. Das hat mir nicht gepasst. Good. Schön. You love me all the more. Das heißt, dass du mich umso mehr schätzen It's all kannst. Working to the good. Siehst du, wie das zum Guten sich wendet? We had this guy, he preached a storm up. Wir haben hier jemand gehabt, der hat hier was he gepredigt. Was fantastic. Der war fantastisch. Good. Schön. You got the word. Ihr habt das Wort bekommen. Preis den Herrn. Now I have less problems. Jetzt habe ich weniger Probleme. Because you have more of the word in you. Weil ihr habt mehr vom Wort in euch. It's all working to the good. Es wirkt sich alles zum Guten. It just depends if you have your shield up. Es ist eben wichtig, ob du das Schild oben hast. No. Hi, I missed. Hallo, ich daneben. Comes out the sword. Und jetzt kommt das Schwert. And the things I say und die Dinge, die ich sage, are one with the shield. Die sind, lassen sich verbinden mit dem Schild. All the counsel I give, all den Rat, den ich gebe, die Seelsorge, always comes back to Romans 8:28. Die geht immer zurück zu Römer 8:28. All things, alle Dinge, work to the good, wirken zum Guten. For those who love God, für die, die Gott lieben. If you love God, wenn du Gott liebst. This situation will work to the good. Wird diese Situation sich zum Guten wenden. Now when we're in the situation, wenn wir in der Situation sind, I mean, tomorrow I heard that I was losing my eyesight, wenn ich jetzt höre, erfahre, dass ich vielleicht meine Augen verlieren werde, and I'd be blind within one year, in einem Jahr blind sein, I'd have to sit in a corner and put that shield right over me. Dann muss ich wirklich dieses Schild ganz auf mich, über mich legen. Man, I'd have to put all the armor on. Ich muss die ganze Waffenrüstung. I'd have to get out of that corner and I'd have to put all the armor on. Ich muss die ganze Rüstung anlegen. And think, Lord Jesus, if this is your plan. Und sagen, Herr Jesus, wenn das dein Plan ist. Wow, this is a hard one to drink. Das ist schwer einzunehmen. Will I lose my sight this within one year? Werde ich wirklich blind in einem Jahr? Oh Lord, how could this happen? Oh Herr, wie kann das passieren? But you know all things. Aber du weißt alle Dinge. I will bring no iniquity against you. Ich werde nicht etwas dir vorwerfen. And the things I say, und die Dinge, die ich sage, are now truth and grace. Sind jetzt Wahrheit und Gnade. And I've thought it through in my mind. Und ich habe es mir überlegt. And my thoughts are seasoned that God is for me. Und meine Gedanken sind gewürzt, nämlich dass Gott für mich ist. It's a blind ministry. Also, das ist ein Dienst für die Blinden. Ach so. Let's think with God. Denken wir mit Gott. The time is short. Die Zeit ist now, sehr let's turn knapp. One more place at 5 minutes. Psalm 39. Watch this. This is really great. Das ist wirklich großartig. Psalm 39, verse 1. 39, 1. David speaks. David spricht. I said, I will guard my ways. Ich sprach, ich will auf meine Wege Acht haben. How do you guard your ways? Wie macht man das? That I may not sin with my tongue. Dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. I will guard my mouth as with a muzzle. Ich will meinen Mund im Zaum halten. We should sell them at the book table. Wir sollten das auf dem Büchertisch What would our church be like if we just all were muzzled? Stellt euch vor, wie eine Gemeinde wäre, wenn alle einen Maulkorb hätten. And we had to use like sign language. Und wir müssten Zeichensprache verwenden. That can be really bad. Na, das könnte schlecht sein. Okay. Okay, but you know, we're just all muzzled. Ja, du bist hast eigentlich einen Maulkorb. And you had to take off the muzzle before you could talk. Und du musst zuerst den Maulkorb runternehmen, bevor du sprichst. You can only talk for 2 minutes and put the muzzle back. Und du kannst nur 2 Minuten sprechen und dann musst du es wieder drüber geben. Okay, I will guard my mouth as with a muzzle. Ich will meinen Mund im Zaum halten. While the wicked are in my presence. Solange der Gottlose vor mir ist. I was mute and silent. Ich verstummte in Schweigen. I refrained even from good. Schwieg, fern vom Guten. And my sorrow grew worse. Da wurde mein Schmerz erregt. My heart was hot within me. Mein Herz wurde heiß in meinem Inneren. While I was musing, the fire burned. Bei meinem Stöhnen entbrannte ein Feuer. What's burning? Was für Brennen ist das? Thoughts of iniquity. Die Gedanken der boshaften Gedanken. He's sitting there. He's getting hit with arrows. Er sitzt da. Er wird mit Pfeilen getroffen. But he's not speaking. Aber er spricht nicht. He's not speaking yet. Noch he's smart. Nicht. He's getting hit. Schlau. Er wird getroffen. But he knows his consequence if he speaks forth what he's getting hit with. Er weiß aber, wenn er das ausspricht, was ihn trifft, so dann hat er Schwierigkeiten. He's going to put the fire out before he speaks. Er wird das Feuer löschen, bevor er den Mund aufmacht. And the best way to put the fire out if you've got hit by iniquity. Am besten das Feuer zu löschen, wenn man getroffen ist. Is speak to God. Ist, wenn man mit Gott spricht. This is what he does. Und das tut. Then er. I spoke with my tongue. Ich sprach mit meiner Zunge. He's sitting there. He's musing in the fire. Er sitzt da und vor dem Feuer. Why do they prosper? Warum geht's denen gut? They don't even love God. Die lieben Gott nicht. Why do I have all these problems? Aber ich hingegen habe all diese Probleme. Look at my unsaved brother or sister. Schau meine ungerettete Schwester they oder make Bruder. All this money. Die machen all dieses skiing. Geld, die gehen Skifahren. Die lieben Gott nicht. Here I am serving God. Ich aber diene Gott. I got all these problems. Und hab nur Probleme. And he's musing in the fire. Und er denkt danach im Feuer. Verse 4. Vers 4. This is prayer. Das ist das Gebet. Lord, make me to know my end. Tu mir kund, Herr, mein Ende. And what is the extent of my days? Und welches das Maß meiner Tage? Let me know how transient I am. It doesn't work. Get another mic, please. Okay, let's read it again. Lord, make me to know my end and what is the extent of my days. Let me know how transient I am. Tu mir kund, Herr, mein Ende und welches das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. What does that remind you of? Woran denkst du dabei? Reminds me of Romans 8:18. Römer 8:18. For I know, weil ich weiß, that the suffering of this present time, dass das Leiden in der gegenwärtigen Leben, not im gegenwärtigen Leben, worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Ist es nicht wert, verglichen zu werden mit dem ewigen Gewicht der Herrlichkeit, das auf mich wartet. Let's just close with verse 5. Schließen wir mit Vers 5. Behold, you have made my days as hand breaths. Siehe, handbreit hast du meine Tage gemacht. It's four fingers. Well, vier from Finger. From here to there. It's very short. Es ist kurz. And my lifetime as nothing in your sight. Und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Surely every man at his best is a mere breath. Nur ein Hauch ist jeder Mensch. What does he wie say? Fest er auch stehe. He's bringing the situation into perspective. Er bringt die Situation in richtige Perspektive. He's like, Lord, before I speak forth a fire of iniquity. Er sagt, Herr, bevor ich das Feuer der Bosheit anfache mit der Zunge. Just show me how short this life is. Zeig mir, Wie kurz ist das Leben eigentlich? It's so short. Es ist sehr kurz. Don't let me be deceived by thinking this is the only life there is. Lass dich nicht täuschen darüber, dass dieses Leben das einzige sei, das es gibt. This will all pass. Das wird alles vorübergehen. Then I will be in your presence. Dann werde ich in deiner Gegenwart sein. He's seasoning his thoughts. Er würzt seine Gedanken mit Gnade. With great thoughts. Mit großartigen Gedanken. Thoughts of eternity. Mit ewigen Gedanken. He refuses to speak. Er lehnt es ab zu sprechen. And that's what we need to do all the time. Und das müssen wir always immer. Have your logos seasoned with grace. Immer würze, mische deinen Logos mit der Gnade. Or don't speak. Oder sei ruhig. Muzzle the mouth. Mach den Mund zu, sperre ihn ab. Think before you speak. Oder denk erst einmal nach, bevor du was sagst. If you don't know what to say, say nothing. Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, dann sag gar nichts. Ecclesiastes 5:2, let your words be few on the earth. Das ist in Prediger 5:2, lass deine Worte wenig sein auf dieser God Erde. Is in heaven. Weil Gott ist im Himmel. Right? We'll pick that up next week. Das machen wir nächste Woche weiter. Okay, Father in heaven. Vater im Himmel. We want to walk before you. Wir wollen vor dir gehen. Under the protection of the armor. Unter dem Schutz der Waffenrüstung. We want to walk victorious. Wir wollen siegreich gehen. We want to watch the things we say. Wir wollen die Dinge beachten, die wir sagen. Lest we light up our whole life as a fire. Dass wir nicht unser ganzes Leben in ein Feuer verwandeln. And destroy our lives. Und unser Leben zerstören. Und die um uns. Father, we thank you for being for us. Vater, wir danken dir, dass du für uns bist. And the wonder of your grace. Und für das Wunder deiner Gnade. Thank you for the plan. Danke für den Plan. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.